Wie habe ich mich zu Hause gefühlt unter den Deutschen? Zu Anfang der 30er Jahre. Es war ein Land mit seinen Schattenseiten und Problemen, gewiss. Nicht gerade modern, schon gar nicht in der Politik. Aber es war offen für Ideen und Gäste wie mich. Umso unglaublicher ist die Geschichte, wie all das umkippen konnte über Nacht. Mein Wille ist unerschütterlich, mein Atem aber länger als der Atem meiner Gegner. Die Französin Stéphane Roussel hält in Interviews und Artikeln fest, was sie damals in Berlin erlebt, als Korrespondentin der Wochenzeitung Le Matin. Die Gegenüberstellung ihrer Aufzeichnungen als junger Journalistin und Interviews mit der weit über 90-Jährigen, die sich erinnert, bilden den roten Faden der Dokumentation. Anfang 33 haben wir gespürt, die Stimmung dreht, der braune Spuk scheint vorüber. Die nationalsozialistische Partei hatte Stimmen verloren, die Wirtschaftslage hatte sich verbessert. Für mich und meine deutschen Freunde sind das gute Neujahrsbotschaften. Erstmals hat Hitler wieder Wähler verloren. Seine Partei ist fast bankrott und droht am Streit, um den Weg zur Macht zu zerbrechen. Doch wie viele Journalisten, Politiker und Intellektuelle unterschätzt auch die Französin Hitler. Wie konnte das geschehen? Die Kernfrage für jeden Historiker und Laien rückt im Film immer wieder an erste Stelle. Der erste Teil des Films heißt Das Komplott. Hunderttausende Arbeitslose gibt es damals in Deutschland, viele davon jung. Was das bedeutet, wird plötzlich fühlbar, wenn Stéphane Roussel sich daran erinnert. Es genügte, den Tiergarten zu durchqueren, um auf den Bänken junge Männer, seltener Mädchen, sitzen zu sehen. Und auf ihren Gesichtern war keine Hoffnung. Hier ist ein krankes Volk. Und dieses kranke Volk findet nun einen Wunderarzt, einen Mann, der sagt, ich mache aus euch ein Volk, das Erfolg hat. Wie die Nationalsozialistische Partei innerhalb weniger Wochen die Zahl ihrer Anhänger vervierzehnfacht. Politische Ränke, die jeder in der Regierung hinter dem Rücken des anderen zu schmieden versucht. Den schrittweisen Verlust der Demokratie innerhalb nur eines Monats setzt der Film sehr gut auseinander. Gipfelnd im 30. Januar 1933. Gegen 22:30 Uhr verlässt Hitler sein Domizil im Hotel Kaiserhof. Der kurze Dienstweg führt zu Papens Wohnsitz hinter dem Präsidentenpalais, wo die Kabinettskandidaten erstmals erfahren, dass Hitler ihr neuer Chef wird. Damit droht in letzter Minute der ganze Plan zu platzen. Erst als Hindenburg zur Vereidigung drängt, beugen sich auch Widerstrebende wie Hugenberg der höheren Gewalt. Dokumentiert werden die präzise nachgezeichneten Vorgänge durch weltweit recherchierte Archivfilmaufnahmen, von denen die Hälfte kaum bekannt oder gänzlich neu erschlossen ist. Darunter seltene Farbbilder von 1933 und privat gedrehte Filmaufnahmen aus einem frühen Konzentrationslager. Das wirklich beeindruckende Moment aber ist die junge französische Korrespondentin, die nicht überrumpelt wird, sondern im vollen Verständnis der Zusammenhänge immer wieder den Moment festhält. Plötzlich merkte ich, dass ich zitterte. Es war gar nicht die Kälte, es war die Angst. In einer einzigen Nacht ist die Weimarer Republik so weggegangen, wie sie gelebt hat, auf Zehenspitzen.